schlägt, ist nichts verloren. Der letzte Funken Hoffnung, der bleibt, ist in uns neu geboren. Wir schauen nach vorne, was es auch kosten mag. Sollten wir die Letzten sein? Unsere Sehnsucht ist der morgige Tag, der uns wieder vereint. Wir sind immer noch hier, das ist uns alle wir. Geben es nicht aus der Hand. Kapitulation, das Wort ist für uns nicht existent. Wir sind immer noch hier, haben es geschworen. Wir können nicht darauf.